zärtlich. Mach, dass dein Dasein von Wert ist. Hol 10 von 10 und 10 davon auf ehrlich. Mach mich zu mehr als nur Luft in Atmosphäre. Zu mehr als all das, was ich wäre, wär mein Leben problemlos. Ganz ohne einen Fehler, doch kein Kampf wird umsonst gekämpft. Und jeder Gegner bringt mir Weisheit. Macht mich klüger als ich war. Lerne an jedem Tag, reife mit jedem Jahr, bis ich kalt bin. Was von allem bleibt dann da? Was nur ein guter Mensch oder Legende, die Stadt werd ich bedauern oder vermissen, was ich war. Hab ich was bewegt oder war einfach nur da? So viel mehr und ein Teil der Unendlichkeit. Unsterblich sein, und selbst wenn ich verstummt bin und der Körper schon beerdigt, gleich soll meine Taten noch unendlich sein. Wenn du nicht glaubst, fang an zu hoffen. Und wenn du nicht siehst, dann öffne die Augen. Aber befrei deinen Geist aus dem Gefängnis der Zeit. Hinterlass uns mehr als nur Erde und Knochen. Wenn du nicht hoffst, fang an zu glauben. Willst du nicht sehen, lass die Augen geschlossen. Aber befrei deinen Geist aus dem Gefängnis der Zeit. Hinterlass uns mehr als nur Erde und Knochen. Zeit vergeht, der Name bleibt. Größeres schaffen als nur da zu sein. Eingebrannt in ihre Herzen sein. Am letzten Tag auch noch einer der Ersten sein. Bei dem Besten nie vergessen, weil große Taten verleihen dir die Unsterblichkeit. Gute Seele, ein klarer Kopf. Doch die Welt verändern ist nicht dein Job. Aber wenn nicht wir, wer macht dann noch? Wer lernt zu fliegen, wenn der Abgrund kommt? Wer hat noch Liebe, auch am letzten Tag? Wer hat was bewegt und wer war nur da? So viel mehr und ein Teil der Unendlichkeit. Unsterblich sein, selbst wenn ich verstummt bin und der Körper schon beerdigt, gleich soll meine Taten noch unendlich sein. Wenn du nicht glaubst, fang an zu hoffen. Und wenn du nicht siehst, dann öffne die Augen. Aber befrei deinen Geist aus dem Gefängnis der Zeit. Hinterlass uns mehr als nur Erde und Knochen. Und wenn du nicht hoffst, dann fang an zu glauben. Willst du nicht sehen, lass die Augen geschlossen. Aber befrei deinen Geist aus dem Gefängnis der Zeit. Hinterlass uns mehr als nur Erde und Knochen.